Von aller Plag der Unvollkommenheit hier irren, die dich mein Herz gefangen hält, vollkommen wirst befreit werden. Ihr Wunsch trifft endlich ein, da du mit den erlösten Seelen in der Vollkommenheit von dir im Tod des Leibes bist befreit, da wird dich keine Not mehr quälen, keine Not mehr quälen.